Das Internet ist für uns alle Neuland. Für diesen Satz vor 3 Jahren ist die Bundeskanzlerin mit Spott und Häme überzogen worden. Wenn man das Internet nur technisch betrachtet, sicher zu Recht. Was aber juristische Fragen angeht, so ist an dem Merkel-Satz durchaus was dran. Denn immer wieder müssen Gerichte über Präzedenzfälle entscheiden. Vor allem das Urheberrecht stellt knifflige Fragen. Heute hat der Europäische Gerichtshof dazu wieder ein Grundsatzurteil gefällt. Es geht darum, ob ich als Betreiber einer Internetseite zu Inhalten einer anderen Website verlinken darf, die urheberrechtlich geschütztes Material hat. Ich mache es mal konkret. Ein niederländischer Blog hatte auf Playboy-Fotos einer australischen Website verlinkt. Diese hatte aber keine Genehmigung des Rechteinhabers, in diesem Fall also der Playboy-Verlag. Playboy und das betroffene Model haben die niederländische Internetseite deshalb verklagt. Matthias Spielkamp ist Herausgeber von iRightsInfo. Das ist eine Seite, die sich speziell mit Rechtsfragen im Internet befasst. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Das Urteil des EuGH sollte ja Rechtssicherheit schaffen. Ist das gelungen? Nein, meiner Ansicht nach nicht, weil das Problem ist, dass zwar jetzt erstmal gemeldet wird, dass das Setzen von Hyperlinks auf Websites mit urheberrechtlich geschützten Werken erlaubt sei, aber das bekommt gleich eine starke Einschränkung, weil der EuGH halt sagt, nur dann, wenn das ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne Kenntnis der Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung der Werke geschieht. Das hört sich kompliziert an und ist es eben in der Praxis auch. Das heißt, man kann weiterhin nicht davon ausgehen, dass man einfach verlinken darf, sondern man muss als derjenige, der den Link setzt, prüfen, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Und das ist eben genau das, was die meisten von uns einfach nicht zuverlässig können, weil wir halt alle keine Urheberrechtsexperten oder Juristen sind. Und wie begründet der Europäische Gerichtshof dieses schwierige Urteil? Ja, es muss immer ein Interessenausgleich geschaffen werden zwischen verschiedenen Interessen, die da vorliegen. Und in dem Fall gibt es ja ein ganz klares Interesse der Rechteinhaber. Das heißt, in dem Fall der Playboy-Verlag, aber das kann ja jeder andere sein, hat einem eben das Recht darüber zu verfügen, wer die Werke, die die da publizieren, also wenn man in dem Fall von Werken sprechen will, aber urheberrechtlich ist das halt so, um Erlaubnis fragen müssen. Das heißt, ich kann das nicht einfach machen, ohne von denen eine Lizenz zu haben, für die die normalerweise Geld nehmen. Und wenn das jetzt trotzdem jemand tut, dann begeht er einen Urheberrechtsverstoß. Und jetzt ist halt die Frage, ob es aber eben auch ein Urheberrechtsverstoß an sich ist, wenn ich auf diese Seite, auf der diese Fotos dann eben unerlaubt veröffentlicht sind, sind einfach nur Hinweise durch meinen Hyperlink. Und das ist dieser Ausgleich, den der EuGH da schaffen wollte, also auf der einen Seite die Rechteinhaber und die Urheber zu schützen und auf der anderen Seite aber eben auch die Informationsfreiheit zu erhalten. Und meiner Einschätzung nach ist das eben nur sehr schlecht gelungen. Was bedeutet das Urteil in der Praxis denn jetzt für das Internet und seine Nutzer? Dass es eben diese große Unsicherheit gibt, wohin man verlinken kann und wohin man nicht verlinken kann. Der Generalanwalt, der immer dem Gericht erstmal eine Beschlussvorlage macht und sagt, pass auf, liebes Gericht, du solltest folgendermaßen entscheiden, der ist viel weiter gegangen und hat gesagt, wir sollten auch in dem Fall, in dem ein Urheberrechtsverstoß auf dieser fremden Seite vorliegt, nicht davon ausgehen, dass auch die Verlinkung ein Urheberrechtsverstoß ist. Und wenn sich das Gericht dem angeschlossen hätte, dann hätten wir jetzt wirklich Rechtssicherheit. Dann hätte nämlich jeder, der dahin verlinkt, einfach sicher sein können, dass er damit keinen Urheberrechtsverstoß begeht. Aber das Gericht hat sich eben dem nicht angeschlossen. Und das ist für die Nutzer ein Problem, weil sie weiterhin nicht wissen, darf ich verlinken oder darf ich nicht verlinken, sondern sie müssen eben das prüfen. Ist die Dimension von Hyperlinks denn wirklich so groß, dass es rechtlich so eine Relevanz hat? Man kann eigentlich überhaupt nicht überbetonen, wie groß die Relevanz ist. Das Internet ist im Grunde genommen nichts ohne den Hyperlink. Es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, dieses weltumspannende Netz von Informationen zu haben, wenn man nicht von einer Seite zur anderen eben verlinken könnte, um eben, deswegen heißt es ja auch Netz, dieses Netz, diese Netzwerkstruktur herzustellen. Wir würden ja überhaupt keine Möglichkeit haben, im Netz zu navigieren, von einer Seite zur anderen zu kommen, ohne eben diesen Hyperlink. Das heißt, der ist einfach von so fundamentaler Bedeutung, dass man es gar nicht überschätzen kann. Sie haben, Herr Spielkamp, schon deutlich gemacht, das war der Versuch des Europäischen Gerichtshofs, hier irgendwie einen Interessensausgleich hinzubekommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist es gelungen oder ist es jetzt eher ein Sieg für die Rechteinhaber oder die Internetnutzer? Also es ist nicht gelungen. Das ist für mich ganz klar. Es ist nicht gelungen, diesen Ausgleich zu finden, weil die Last, die der großen Öffentlichkeit von Leuten, die heute eben im Internet unterwegs sind und dort auch Inhalte reinstellen, diese Last ist zu groß. Also die Last immer konkret überprüfen zu müssen nach diesen Kriterien, die der Gerichtshof jetzt aufgestellt hat und die sehr schwierig sind, ist das jetzt ein Urheberrechtsverstoß, den ich begehe oder nicht. Und das ist halt schade, weil er die Gelegenheit hatte, etwas anderes zu tun in dem Fall und einfach eben diese Rechtssicherheit zu schaffen und auch diese bessere Nutzbarkeit des Internets zu ermöglichen. Und die Chance ist jetzt wieder einmal verpasst. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Wenn ich eine Internetseite betreibe, dann muss ich also in Zukunft laut diesem Urteil immer selber darauf achten, ob der Link, den ich setze, tatsächlich irgendwelche Urheberrechte verletzt oder nicht. Ja, so ist es. Also man kann jetzt sagen, das ist eben auch der Versuch, den der EuGH gemacht hat. Ja, das betrifft aber nur diejenigen, wenn sie wirklich eine Gewinnerzielungsabsicht haben und wenn es offensichtlich ist, dass da dieser Rechtsverstoß vorliegt. Aber das sind alles ziemlich unbestimmte Begriffe. Das heißt, erstens, was bedeutet denn offensichtlich, dass da dieser Rechtsverstoß vorliegt? Das können eben viele nicht so richtig beurteilen. Im Internet steht alles Mögliche und ob das jetzt offensichtlich für mich sein muss, dass das unerlaubt da steht oder nicht, das ist unklar. Und die Gewinnerzielungsabsicht ist auch einigermaßen unklar, denn da kommt wieder dieser ganze Rattenschwanz dann hinten dran von, wenn ich aber jetzt einen Weblog betreibe und mache da Google AdWords drauf, ja, habe ich dann eine Gewinnerzielungsabsicht mit meinem Blog, obwohl ich damit nur 3,50 Euro im Monat einnehme und davon Teil meiner Serverkosten bezahle oder nicht? Und das sind eben alle die Fragen, die da dranhängen und die in der Praxis bedeuten, die meisten Leute wissen nicht, ob sie dann eben von dieser Haftung dafür ausgenommen sind oder nicht. Matthias Spielkamp zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Internetverlinkung. Der Journalist ist Herausgeber von iRights Info, einer Seite für Rechtsfragen im Internet. Danke für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Das ist die Sängerin Imani. Der geht's weder richtig gut noch richtig schlecht. I'm not sick, but I'm not well.